2 aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Andrei Sacharow gehörte zu den Vätern der sowjetischen Atomforschung, bis Mitte der 50er Jahre ein Umdenken einsetzte. Sacharow wurde in den 60er Jahren zu einem führenden Kopf der Menschenrechtsbewegung. 1970 gründete er ein Komitee zur Durchsetzung der Menschenrechte und verlangte in einem offenen Brief die Demokratisierung der Sowjetunion. Sacharow und seine Frau wurden anschließend nach Omsk in Sibirien verbannt. Am 19.05.1981 sendete der RIAS zum 60. Geburtstag von Sacharow ein Gespräch mit Lev Kopelev, ebenfalls Dissident, Literaturwissenschaftler und vor allem ein Freund Sacharows. Das Gespräch führte Elfi Siegel. Vor 60 Jahren wurde in Moskau ein Mann geboren, dessen Schicksal immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Andrei Sacharow. Atomphysiker, Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger. Für seine Forschungen wurde Sacharow bereits in jungen Jahren in seiner Heimat mit Auszeichnungen und Privilegien überhäuft. Für sein Engagement in der sowjetischen Menschenrechtsbewegung und für seine Kritik an Missständen der sowjetischen Gesellschaft wurde er in späteren Jahren dann von den Herrschenden in der Sowjetunion geächtet und schließlich ins ferne Gorki verbannt. In der westlichen Welt hat man den Bürgerrechtler Sacharow 1975 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Über Andrei Sacharow wurde und wird viel geschrieben. Und er selbst hat auch immer wieder von der, wie er es einmal nannte, Waffe des Wortes Gebrauch gemacht. So zum Beispiel 1968, als er sein Memorandum »Gedanken über den Fortschritt, die friedliche Koexistenz und geistige Freiheit« verfasste, das in seiner Heimat stark beachtet und diskutiert wurde und ihn seinen Arbeitsplatz kostete. So auch im Frühjahr dieses Jahres, als er in einem 10-seitigen Aufruf die Wissenschaftler in Ost und West zum Widerstand gegen jede Unterdrückung aufgefordert hat. Andrei Sacharow, Atomphysiker, Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger. Aber wer kennt bei uns schon den Menschen Andrei Sacharow? Einer, der lange Jahre mit ihm befreundet war, ist der Moskauer Germanist Lev Kopelev, der im Januar aus der Sowjetunion ausgebürgert wurde und nun in der Bundesrepublik lebt. Lev Kopelev erinnert sich an seinen Freund Andrei Sacharow. Er ist absolut furchtlos, so wie er höflich, altmodisch höflich, etwas zaghaft auftritt, aber ebenso ruhig, furchtlos, unerschrocken ist er, wenn es darum geht, einen Menschen zu verteidigen. Andrei Sacharow hat einmal gesagt, so als Motto oder Devise für sich und sicherlich auch für viele andere Menschen in der Sowjetunion, wahrscheinlich auch für Sie, Lev Kopelev, er hat also einmal gesagt, verhalte dich so, als würdest du in einem freien Staat leben. Was bedeutet denn das konkret für das Leben in der Sowjetunion? Ja, das bedeutet für jeden Menschen eben, dass er das sagt, was er denkt, und dass er so handelt, wie ihm sein Gewissen diktiert. Naja, für Sacharow bedeutete es eine Hetze, eine jahrelange Hetze und zuletzt die Verbannung, die Isolierung, eine ganz einmalige gesetzwidrige Isolierung in Gorki, wo er niemand außer sein, wo ihn eigentlich niemand außer seiner Frau und zwei Gorki-Bekannten aus Gorki besuchen darf, wo man ihm auf jedem Schritt und Tritt Milizionäre oder Agenten in Zivil folgen. Ja, aber was ich noch Besonderes betonen möchte, dass Sacharow nicht nur als im gewöhnlichen, im Alltagsumgang ein außerordentlich bescheidener und sanfter Mensch ist, trotzdem er so tapfer, so kampflustig, sage ich es, bleibt. Ich hatte das Glück, dreimal seine Vorlesungen über die Physik anzuhören. Und immer wieder nannte er die Namen seiner Kollegen, seiner Vorgänger, die diese Formel formuliert haben, die diese Erscheinung als erste beobachtet haben. Also als man ihm zu Schluss fragte, na, was hast du eigentlich hier selbst, was ist von dir dabei? Ach, sagte, von mir ist nur die Mosaik, die ich hier zusammenstelle. Und ein Freund, der dabei war, sagte, das ist die geniale Anonymität seiner Entdeckung. Denn es sind wahre Entdeckungen, die er uns vorgetragen hat. Als er über Probleme des Weltalls und des Makrokosmos, aber auch des Mikrokosmos uns erzählte. Also diese Bescheidenheit ist für ihn kennzeichnend, so im Alltagsleben, wie seinen wissenschaftlichen Vorträgen. Und dabei hat Andrei Sacharow doch eine sehr, sehr schnelle Karriere gemacht. Ich erinnere nur daran, dass er mit 22 Jahren schon Professor war und mit 32 Jahren Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Ja, das erkennen manche Menschen nicht, die über Sacharow sprechen und über Sacharow schreiben. Er hatte die Jugend und die frühe Reife eines Glückskinds. Dreimal den Goldenen Stern des Helden der sozialistischen Arbeit bekommen. Dreimal die höchsten Preise, den Stalinpreis, den Leninpreis, Staatspreis erhalten. Der jüngste Mitglied der Akademie der Wissenschaft. Also seine Gegenwart wie seine Zukunft galten als absolut sicher. Nun gab er alles auf, um für die Freiheit aufzutreten. Er begann es ja schon sehr früh. Schon nach der ersten Probe der Wasserstoffbombe wagte er es, seinen Vorgesetzten, seinen unmittelbaren Vorgesetzten, Ministern und Marschallen, aber auch persönlich Khrushchev entgegenzutreten und ein sofortiges Schluss aller Atom-Wasserstoffbombenproben verlangte. Was ja eigentlich erstaunlich ist, denn Andrei Sacharow gilt ja, das wird hier im Westen immer wieder gesagt, als Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe. Ja, das ist so ein bisschen lapidar bezeichnet. Seine theoretischen und zum Teil auch experimentellen Entdeckungen führten unmittelbar dazu, dass sie die Wasserstoffbombe in der Sowjetunion bedeutend früher als in Amerika gebaut wurde. Aber ich wiederhole, bereits nach den ersten Versuchen verlangte er, dass sie aufgegeben wurden. Nun, das kann man jetzt in Khrushchevs Erinnerungen nachlesen. Er trat in der Akademie gegen Lysenko auf, den damals allmächtigen Scharlatan, den Freund von Khrushchev, der die sowjetische Biologie zugrunde richtete. Er hat auch davor gewarnt, dass Stalin rehabilitiert wird oder dass es Ansätze für diese Rehabilitierung gibt. Ja, er unterschrieb den ersten Brief einer Gruppe von Intellektuellen. Das war im Frühjahr 1966, glaube ich, ja, als der Parteitag war. Das war in den Briefen, den 23. Parteitag gegen die Rehabilitierung Stalins. Und dann schrieb er sein Memorandum, das ihm also seine Stellung kostete, wo er kaltgestellt wurde als Physiker. Da waren schon seine Interessen weit hinaus. Er wollte nicht mehr die Theorien, die sozusagen zur Wasserstoffbombe beschäftigten in den letzten Jahren, sondern Probleme der Kosmogonie, der Kosmologie, das kosmologische Modell des Weltalls, nicht? Probleme der relikten Strahlung. Wenn das manchen wundersam erscheint, wenn Sacharow nicht nur von Gegnern, sondern auch von manchen, nicht Freunden, aber Anhängern oder Verehrern, als ein Sonderling betrachtet wird. Ja, zum Teil stimmt es, er ist einmalig genialer Wissenschaftler und als selbstloser Menschenfreund. Aber zugleich ist sein Handeln und Wandeln, seine Weltanschauung, seine moralische Integrität von dem ganzen Hintergrund seines Lebens bestimmt. Man kann doch sagen, dass Andrei Sacharow ein gewissermaßen typischer Vertreter der russischen Intelligenz ist. Und wenn man mal ins 19. Jahrhundert zurückblickt und sieht, zum Beispiel Puschkin oder Belinsky, das waren doch alles Vertreter der Intelligenzia, die sich doch auch politisch engagiert haben, setzt von daher Andrei Sacharow diese Tradition fort. Der Begriff typisch ist mir nicht immer passend. Aber dass er ganz bestimmt charakteristische Eigenschaften der russischen Intelligenz, ja auch eben ihre moralische Integrität, ihre moralische Verpflichtungen gegenüber dem Volke, ihr soziales Engagement vertritt. Ja, das stimmt. Und das kann man auch an seiner Familiengeschichte erkennen. Väterlicherseits stammt Sacharow von einigen Generationen von Geistlichen. Und erst sein Großvater, war kein Geistlicher mehr, war Anwalt in Moskau und notabene sein Großvater Iwan Nikolajewitsch Sacharow gründete in Moskau die Gesellschaft zur Bekämpfung der Todesstrafe. Er war befreundet mit der Familie Tolstoi. Also das liegt schon in den Genen, dieser Kampf um Menschlichkeit. Sein Vater, Dmitri Iwanowitsch Sacharow, war schon Physiker. Nach Sacharow Lehrbuch habe ich noch gelernt. Aber er war zugleich auch Musiker. Also so kam es, dass er nicht nur mehrere Sprachen kennt, nicht nur gut die Literatur kennt, er kann stundenlang Puschkin auswendig vorlesen, nicht? Oder Nekrasow. Aber dass er auch diese Seelenreichtum, das wir mit dem Begriff russische Intelligenz ja verbinden, geerbt hat. Seine mütterliche Großmutter war geborene Sofiano und sie stammte von einem jungen griechischen Offizier, der aus Griechenland ausgebrückt ist und in russisches Heer eintritt, um gegen die Türkei zu kämpfen. Und sein Urgroßvater mütterlicherseits war ein Held des Balkankrieges im Jahre 1877, wo er sogar den Generalsrang erhielt an der Schipka. Also die Tapferkeit hat er auch von den alten russischen Offizieren, die in Tolstois Krieg und Frieden so dargestellt und verdichtet sind, geerbt. Er ist ein sehr treuer Freund, ein sehr zuvorkommender Freund und sehr schlicht in seinem Verhalten. Er ist demokratisch organisch, er spricht ebenso im selben Ton und im selben Stil, so mit großen Wissenschaftlern wie mit zufälligen Bekannten, einem Arbeiter aus der Provinz, die zu ihm kommt, so mit berühmten Poeten, nicht? Wie mit ganz jungen Menschen, die kaum aus der Schule sind. Also das ist kein Vorgetäuschter, kein Gekünstelter, ein absolut organischer und natürlicher Demokratismus in seinem ganzen Verhalten. Und dabei, ich will es immer und immer noch betonen, dieses Sanfte an ihm, sogar verlegene, wie es äußerlich manchmal erscheint, birgt einen stahlharten Charakter. Diese Güte ist zugleich vereinbar mit einer kompromisslosen, anspruchsvollen moralischen Problem. Verstehen Sie mich? Und aus diesem Anspruch nimmt er auch die Kraft her, das zu tun, was er in den letzten Jahren getan hat. Ja. Und auch zu riskieren, dass er eben doch seine Stellung verloren hat und seine Privilegien. Das Wunder Sacharows, das man erkennen kann, aber schwer erklären kann, woher er diese Kraft nimmt. Er ist ja körperlich gar nicht stark. Er hat schon so gut wie 2 Infarkte erlebt. Und nach dem ersten Infarkt ist er zu einem Freund in die Verbannung gegangen, nach Jakutien, musste 20 Kilometer mit verstauchtem Fuß durch die Taiga gehen. Und wenn irgendwo eine Haussuchung gemacht wird, und früher hat man bei ihm angerufen, wo das Telefon noch da war, nicht? Da rennt er sofort in die Straße, ob tags, ob nachts. Einmal ist er, wo er keine Taxi finden konnte, ist er mit einem Lastwagen, mit einem Kran hingefahren, nicht? Um nur dabei zu sein, um wenn er nicht direkt helfen, so doch moralisch zu unterstützen zu können. So ist er nach Omsk zum Prozess von Mustafa Djemilev gefahren. Und als man ihn nicht hereinließ, da machte er das, was er sonst nie macht. Er schrie, damit Djemilev ihn im Saal hören konnte. Ich bin Sacharow, ich bin Mitglied der Akademie, ich will herein. Da wurde er gestoßen und geschlagen, aber er schrie nur, um Djemilev da ihn hören kann und moralisch unter die Arme greift. Nicht? Das ist Sacharow. Man kann alles erkennen, man kann aber nicht alles erklären, so unmittelbar. Wie würden Sie denn den Einfluss Sacharows einschätzen, den er in der Sowjetunion hat, zum Beispiel auf die Menschenrechtsbewegung, auf Andersdenkende allgemein? Ich wollte dazu nur sagen, dass hier bei uns damals, als vor einem anderthalb Jahren Andrei Sacharow nach Gorki verbannt wurde, man eigentlich nicht verstanden hat, warum die sowjetischen Behörden nicht den für sie vielleicht bequemeren Weg gegangen sind und haben Herrn Sacharow ausgebürgert, wie seinerzeit Alexander Solzhenitsyn und wie das eben auch bei Ihnen, ja, Lew Kopejew, der Fall war. Ich meine, jetzt sitzt er in Gorki, wartet auf seinen Prozess, fordert seinen Prozess, ist nicht mehr abgeneigt, auch auszureisen notfalls. Und es passiert nichts. Das ist unser großes Unglück und unsere große Schande, was mit Sacharow geschieht. Aber nicht nur unsere, auch seiner westeuropäischen und amerikanischen Kollegen, die es so geschehen lassen und sich leider immer nur auf einmalige, kurze Proteste beschränken. Aber die Behörden wollen nicht herauslassen. Eben, das ist, ja, es ist schwer, mir ist schwer, in die Haut eines großen Funktionärs sich zu versetzen oder in seine Gedankenwelt. Aber wie ich mir vorstellen kann, die sind ja sehr stur in ihren Vorstellungen von dem, was wert ist für den Staat. Sie wissen, dass Sacharow ein genialer Physiker ist. Und sie wissen, dass er auch vieles kennt aus der Geschichte unserer Physik, das ihnen in ihrer Unkenntnis heute noch als militärisches Geheimnis erscheinen mag. Also sie wollen nicht, dass er diese Geheimnisse nach dem Westen transportiert, obwohl das schon alles nicht mehr geheim ist und obwohl Sacharow nie das verraten würde, was er ehrenwörtlich als unaussprechbar bezeichnete. Ich muss sagen, das Beispiel von seiner Arbeit, die mit der Bombe verbunden war, hat er weder seiner Frau noch seinen besten Freunden jemals erzählt. Das galt als etwas Selbstverständliches. Er hat ja ehrenwörtlich sich verpflichtet, darüber zu schweigen. So schweigt er und wird es auch schweigen, unter jeglichen Umständen. Aber sie fürchten auch, dass seine Gedanken, seine kolossale Gehirnenergie anderswo genutzt werden kann. Nur so kann ich es erklären. Er ist ja jetzt unvergleichbar an der Maßstab, an der Größe. Aber sein Einfluss, glaube ich, ist ungeschwächt trotz alledem und alledem. Er ist ja zu einem Symbol geworden. Auf ihn schwören Menschen, also die sogenannten Dissidenten oder Andersdenkenden, aller Schattierungen, trotz Uneinigkeit zwischen ihnen. Es gibt sehr wenige gedungene oder verrückte Existenzen, die sich im Untergrund gegen Sacharow aufzutreten wagen, weil beauftragt von den Behörden. Aber ist nicht gerade Andrei Sacharow mit seinen Ideen, mit seinem Engagement für die Freiheit des Wortes, für die Freiheit schlechthin vielleicht, der Regierung in der Sowjetunion viel unbequemer, als es seinerzeit Solzhenitsyn war? Ist es schwer, Vergleiche zu machen? Ja, ich glaube, unbequemer in manchen Hinsichten, weil er auch viel mehreren Menschen zugänglich ist. Das wissen Sie ja. Solzhenitsyn ist ein großer Schriftsteller und er trat immer mit seinen Versen als Einzelperson auf. Sacharow dagegen ist immer allen zugänglich. Er setzt sich immer für andere Menschen auf. Er ist immer inmitten des Geschehens und er opfert nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Arbeit auf, um zu helfen dem, der eben in diesem Augenblick leidet. Es wurde ihm auch oft vorgeworfen von seinen Kollegen und auch von manchen Freunden. Du stehst von deinem Arbeitstisch weg, du schmeißt die Dinge ab zur Seite, an denen du so leidenschaftlich gearbeitet hast, und du eilst in eine andere Stadt hin, so 100 Kilometer weit, um da vor den Türen eines Gerichts, wo man dich sowieso nicht reinlässt, zu stehen, zu protestieren, zu diskutieren, einzureden. Ja, ebenso ruhig und überzeugt spricht er auch mit Milizionären, mit Untersuchungsrichtern, mit Staatsanwälten, mit Wachposten, mit allen. Ja, in dieser Hinsicht ist Sacharow mit keinem zu vergleichen. Lew Kopeljew, Sie sind ein guter Freund von Andrei Sacharow und Sie haben, als er damals nach Gorki verbannt wurde, zusammen mit anderen Intellektuellen, zum Beispiel mit Wassja Aksionow, einen Brief geschrieben, wo Sie protestierten gegen diese Maßnahme. Wie haben Sie denn Andrei Sacharow kennengelernt, beziehungsweise wie sind Sie zu Freunden geworden? Ja, den Brief haben wir eigentlich mit Aksionow und Wladimow zusammengeschrieben, ja. Sacharow haben wir kennengelernt, meine Frau und ich, im Haus für Literaten, bei einem Poetenabend. Ja, er ist ein sehr leidenschaftlicher Liebhaber von Poesie und von Theater und Musik. Wir waren einige Male zusammen bei poetischen Abenden. Und dann kam es so, wir wohnten ja in der Nähe im Sommer. Und dann kam es so, dass wir ziemlich oft zusammenkamen und auch zusammen nach Suchumi zweimal gefahren sind. Ja, weil es gemeinsame gesellschaftspolitische Interessen waren. Denn ich gehörte ja zu keinem Komitee und zu keiner Kommission, zu keiner organisierten Bewegung. Aber auch gemeinsame literarische Interessen. Und dann, er war uns menschlich sehr nah und sympathisch. Ja, nur einige Male konnten wir ihm helfen, auch als Dolmetscher. Zum Beispiel, ich war sein Dolmetscher bei einigen Diskussionen mit Heinrich Böll und mit Grafen Hatzfeld. In beiden Fällen wurden entgegengesetzte Standpunkte vertreten. So Heinrich Böll, wie später auch Graf Hatzfeld, sind Gegner des Atomkraftwerkenbaus, Gegner des unaufhaltsamen Fortschritts in der Technik, wo Andrei Dmitrievich Sacharow gerade überzeugt ist, dass Atomkraftwerke notwendig seien, dass man die friedliche Nutzung der Atomkraft unbedingt braucht, ebenso aus wirtschaftlichen und ökologischen und auch politischen Gründen. Und da habe ich als Dolmetscher es mit einem besonderen Genuss erlebt. Er spricht sehr selbst gut Deutsch und Englisch, aber wo es um ernste Dinge geht, dann sagt er, er traut sich nicht. Er ist ja immer sehr um präzise Formulierungen besorgt. Da will er einen Dolmetscher haben, und dem er vertrauen kann. Und da sah ich, wie absolut entgegengesetzte Standpunkte vertreten waren. Und wie sie sich kaum zum Schluss näherten. Aber wie beide Seiten immer mehr einander achteten und immer mehr einander sympathisierten. Das waren Diskussionen, wie man sich im Paradies nur denken kann. Man war verschiedener Meinungen, verschiedener Einsichten. Man hat einander kaum überzeugt, nur etwas in Einzelheiten einander genähert. Aber man achtete und wirklich liebte einander. Aber nun sind ja wenigstens seit einiger Zeit und wahrscheinlich auch noch für einige Zeit, vielleicht für immer, solche Diskussionen in Moskau nicht mehr möglich, solange Andrei Sacharow in Gorki lebt und dort keinen Besuch empfangen darf. Was können wir denn zum Beispiel hier im Westen dafür tun, dass Andrei Sacharow also weiterhin gehört wird, dass er nicht in Vergessenheit gerät, dass er vielleicht auch weiterhin die Möglichkeit hat, ja, das zu tun und zu sagen, was er für nötig und für wichtig hält? Ich glaube, man muss tun alles, was bisher getan wurde, aber nur nicht aufhören. Nicht aufhören. Und noch nachdrücklicher, noch öfter, nicht bloß protestieren, nicht bloß einmal einen Protestbrief unterschreiben oder zu einer Demonstration an der Sowjetbotschaft gehen. Daran sind die Leute drüben gewöhnt, unsere Behörden. Die sagen, ach ja, das wurde ja auch Sacharow und mir und anderen gesagt. Was glaubt ihr, der Westen wird euch helfen? Die werden bis für ein paar Tage Geschrei machen und in ein paar Wochen seid ihr dann wieder vergessen. Das wurde auch ihm gesagt, das wurde jedem von uns dort gesagt. Aber das darf eben nicht geschehen, er darf nicht vergessen bleiben. Ebenso wie die anderen, die in Lagern und in Gefängnissen sitzen. Das wäre gerade im Geiste Andrei Sacharows, wenn ich jetzt auch die anderen Namen nenne. Ebenso wie Juri Orlov, Igor Jagurzow, Mikola Rudenko, Anatoly Scheranski, Tatjana Velikanova, Gleb Jakunin. Also die Wissenschaftler, die Poeten, der Viktor Nikipelov, nicht? Alexa Tichich, ja, die Arbeiter, und jetzt Anatoly Marchenko, der neulich verhaftete, oder der Germanist Konstantin Asadowski. Also man muss immer wieder an sie denken. Alle sowjetischen Menschen, die man trifft oder an die man schreiben kann oder an die man telefonieren oder telegrafieren kann, begonnen bei den allerhöchsten Behörden, bei den allerhöchsten Instanzen, Diplomaten, Journalisten, Touristen, Musiker, Schauspieler, ja, Bekannte und Unbekannte, sie alle müssen immer wieder daran erinnert werden, dass es in unserem Land der größte russische Mensch so grausam, so schändlich behandelt wird, dass in unserem Land immer noch ehrliche, selbstlose, aufrichtige Menschen in Gefängnissen und in Lagern sitzen. Nur dafür, dass sie ihre Meinung offen sagen. Nur dafür, dass sie gegen Ungerechtigkeit auftreten. Das sind doch keine politischen Gegner des Regimes. Keiner von ihnen wollte Kreml stürmen oder Herrn Brezhnev stürzen. Die beabsichtigen es gar nicht. Aber sie sitzen nur dafür, weil sie schlechte Gerichte schlecht nannten. Weil sie ungerechte Verhaftungen ungerecht nannten. Aus dem, was Sie eben gesagt haben, folgt also, dass man immer wieder über diese Menschenrechtler in der Sowjetunion, Andersdenkende oder Dissidenten, schreiben muss, darüber informieren, wie es ihnen geht, was mit ihnen geschieht, wenn sie offen ihre Meinung sagen. Aber reicht denn das schon? Sie haben mal gesagt und auch geschrieben, dass Sie an die Waffe des Wortes glauben. Aber sollten nicht den Worten auch Taten folgen? Und wenn, welche? Was kann man tun konkret? Ja, Taten sind selbstverständlich, nur keine Gewalttaten. Solche Taten wie Protestbriefe und Protesttelegramme und friedliche Protestdemonstrationen und Ermahnungen und Bitten sind ja auch Taten, wenn im Wort ausgedruckt. Ich glaube, am sichersten oder am fruchtbarsten, am effektivsten wären die Taten, die von solchen Politikern oder Industriellen vollzogen würden, mit denen man mehr rechnet in Moskau als mit Intellektuellen. Wenn die großen Herren der Industrie, der Finanz, der Politik sich auch um diese Probleme mehr kümmerten, wenn sie es nicht glaubten, dass es etwas Unanständiges oder Unangebrachtes sei, wenn man sowjetische Staatsmänner an die Verbrechen ihrer Justiz immer wieder erinnert, wenn man sich nicht in innere Angelegenheiten einmischt, Sacharows Schicksal und das Schicksal der Helsinki-Gruppen, der wahrheitssagenden Menschen, und bei uns ist nicht eine innere Angelegenheit. Es geht ja um die Sicherheit der ganzen Welt. Es geht ja um das gegenseitige Vertrauen von Staaten und Völkern. Wenn man darüber immer wieder spricht, wenn man sich nicht ziert und nicht geniert, am Verhandlungstischen bei Politikern und Industriellen auch darüber zu sprechen, dann wären es auch Taten. Dann wäre auch eine wirkliche Entspannung möglich. Denn Entspannung ist unteilbar. Sacharow war ja immer für Entspannung. Und so bin ich es auch, aber nur für eine wahre, für eine ungeteilte Entspannung. Ungeteilte, so politische wie militärische, wie auch rechtliche. So auch wie in Information, in Achtung der Menschenrechte. Aber nun ist es ja auch, da Sie die Industriellen ansprachen, passiert gerade im letzten Jahr nach Afghanistan, nach der Intervention, dass es Boykott gegeben hat, zum Beispiel Wirtschaftsboykott gegenüber der Sowjetunion, Getreideboykott seitens der Amerikaner. Aber dieses Mittel hilft doch wohl auch nicht, dass man dann also womöglich die Kontakte zurückschraubt, die Beziehungen auch zurückschraubt, boykottiert. Ja, ich weiß, was in Afghanistan geschieht, diese ganz gemeine Aggression, der Einbruch, das ist was eben als Einmischung, brutale Einmischung in innere Angelegenheit eines Nachbarstaates nennen darf. Dass es bisher durch keine Boykotte gehemmt wurde. Aber es bedeutet nicht, dass es auf die Dauer so ist. Und vielleicht manchmal Boykottdrohungen sind wirksamer als Boykott, der schon vollzogen ist und sich als nicht besonders effektiver weist. Ich glaube, dass zum Beispiel das Polen heute noch, und ich hoffe, dass es auch weiter so bleibt, dass heute noch Polen noch nicht von Panzern aus Ost und West überrannt wurde, dass da die Drohungen, die Worte wirksam sind, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Aber solche weltpolitische Probleme wie Afghanistan oder Polen, ja, ist viel schwerer zu lösen und zu behandeln als Probleme, die im Maßstab geringer sind, als Schicksale einzelner Menschen, wenn es auch ein so großer Mensch wie Sacharow ist. Aber da, glaube ich, könnten die Herren in der Sowjetregierung nachgiebiger sein. Da braucht man ja nicht so viel Anstrengung, um einen Sacharow freizulassen, ihn zurück nach Moskau oder sogar ins Ausland reisen zu lassen. Braucht man ja viel weniger Anstrengung, als um die 100.000 Soldaten aus Afghanistan zurückzuziehen. Zu Ehren Andreis Sacharows. Aus Anlass des 60. Geburtstags des Menschenrechtlers führte Elfi Siegel am 19.05.1981 im RIAS ein Gespräch mit dem russischen Literaturwissenschaftler Lev Korpilev. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, so you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. One, two, three! Come riders! Your pen, and keep your eyes wide, the change won't come again. Don't speak too soon, for the wheels still spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed a call. Come stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be. It is cast, the slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing, and the times they are a-changing, yeah, the times. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Am 10. Dezember 1975 wurde Sacharow der Friedensnobelpreis verliehen. Die sowjetische Regierung untersagte eine Reise nach Oslo. Die Rede des Dissidenten wurde verlesen. Am 15.12.1975 sendete der RIAS eine übersetzte Fassung. Hören Sie Ausschnitte. Verehrte Mitglieder des Nobelkomitees, meine Damen und Herren, Frieden, Fortschritt, Menschenrechte. Diese drei Ziele sind unauflöslich miteinander verkettet. Es ist nicht möglich, nur eines dieser Ziele zu erreichen und gleichzeitig die beiden anderen nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das ist der vorherrschende Gedanke, das Hauptthema meiner Vorlesung. Ich bin sehr dankbar, dass dieser große und bedeutende Preis, der Nobelpreis, mir verliehen worden ist und dass man mir die Gelegenheit gegeben hat, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Es war besonders befriedigend für mich, dass in der Begründung der Preisverleihung durch das Komitee betont wird, dass die Verteidigung der Menschenrechte die einzige sichere Grundlage für eine echte und dauerhafte internationale Zusammenarbeit sei. Für mich ist dieser Gedanke sehr wichtig. Bin ich doch überzeugt, dass internationales Vertrauen, gegenseitiges Verständnis, Abrüstung und internationale Sicherheit unvorstellbar sind ohne offene Gesellschaften, wo die Informationsfreiheit, die Gewissensfreiheit die Pressefreiheit und das uneingeschränkte Recht auf Reisen und Auswanderung gewährleistet sind. Ich bin gleichermaßen überzeugt, dass die Gewissensfreiheit zusammen mit den anderen Bürgerrechten die Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts bildet und uns dagegen sichert, dass Fortschritte der Wissenschaft zur Ausplünderung der Menschheit missbraucht werden. Der wissenschaftliche Fortschritt bildet wiederum die Grundlage für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, welcher seinerseits die Möglichkeit für eine wirksame Verteidigung der Rechte der Bürger sichert. Gleichzeitig möchte ich die These vertreten, dass die Bürgerrechte und die politischen Rechte für die Gestaltung der Geschicke der Menschheit von ursprünglicher und entscheidender Bedeutung sind. Diese Ansicht unterscheidet sich ihrem Wesen nach von der weithin geltenden marxistischen Ansicht sowie von technokratischen Meinungen, nach denen gerade die materiellen Faktoren und die sozialen und die wirtschaftlichen Daseinsbedingungen von entscheidender Bedeutung sind. Dabei habe ich natürlich nicht die Absicht, die Bedeutung der materiellen Daseinsbedingungen für den Menschen etwa zu verneinen. All diese Thesen möchte ich in meiner Vorlesung erläutern. Außerdem möchte ich mich mit einigen konkreten Problemen der Verletzung von Menschenrechten beschäftigen. Es scheint mir, dass die Lösung dieser Probleme unumgänglich ist und dass wir dafür nur wenig Zeit haben. Das ist der Grund dafür, dass ich meiner Vorlesung den Titel »Frieden, Fortschritt, Menschenrechte« gegeben habe. Sehr vieles spricht dafür, dass die Menschheit an der Schwelle zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine besonders entscheidende und kritische Periode ihrer Geschichte eingetreten ist. Nach Abwägung einer Vielzahl von weltweiten Problemen, Gefahren, aber auch Möglichkeiten des technisch-wirtschaftlichen Fortschritts, den er als unteilbar und als lebensnotwendig bezeichnet, heißt es in der Nobelpreisvorlesung von Professor Sacharow weiter. In Wirklichkeit sind alle Aspekte des Fortschritts eng miteinander verflochten. Keiner von ihnen darf außer Acht gelassen werden, ohne Gefahr zu laufen, die gesamte Organisation unserer Zivilisation zu zerstören. Fortschritt ist unteilbar. Doch im Mechanismus des Fortschritts ist geistigen Faktoren ein besonderer Platz zugewiesen. Versuche, diese geistigen Faktoren zu unterschätzen, sind in sozialistischen Ländern besonders weit verbreitet. Zweifellos nicht zuletzt eine Folge der primitiv-ideologischen Dogmen offizieller Philosophie. Die Unterschätzung dieser geistigen Faktoren kann zu einer falschen Art von Fortschritt, ja sogar zum Stillstand führen. Fortschritt bleibt nur dann möglich und unschädlich, wenn er der Kontrolle durch die Vernunft unterworfen ist. Das höchst wichtige Problem der Erhaltung der Umwelt ist eines der Beispiele dafür, die die Rolle der öffentlichen Meinung, einer offenen Gesellschaft und der Gewissensfreiheit besonders stark verdeutlichen. Die Teilliberalisierung in unserem Lande nach dem Tode Stalins ermöglichte es uns, Anfang der 60er Jahre über dieses Problem öffentlich zu diskutieren. Doch eine wirksame Lösung des Problems setzt eine stärkere gesellschaftliche und internationale Kontrolle voraus. Die militärische Anwendung von Ergebnissen der Wissenschaft und die kontrollierte Abrüstung sind ein gleich kritisches Gebiet, wo internationales Vertrauen von der öffentlichen Meinung und vom Vorhandensein einer offenen Gesellschaft abhängt. Gewissensfreiheit, eine informierte öffentliche Meinung, ein pluralistisches Erziehungssystem, Pressefreiheit, Zugang zu anderen Informationsquellen. In den sozialistischen Ländern wird all das sehr klein geschrieben. Das ist eine Folge des wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Monismus, der für diese Länder charakteristisch ist. Dabei sind all diese Freiheiten lebensnotwendig, wenn wir nicht nur jeden absichtlichen und unbeabsichtigten Missbrauch des Fortschritts vermeiden, sondern auch, wenn wir den Fortschritt verstärken wollen. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass ein wirksames Erziehungssystem und die schöpferische Übernahme des Ererbten durch die neue Generation nur in einer Atmosphäre der Geistesfreiheit möglich sind. Und umgekehrt, die Knebelung des Geistes sowie die Macht und der Konformismus einer erbärmlichen Bürokratie, die von ihrer Entstehung an Gift für Geisteswissenschaften, Literatur und Künste ist, führen zu einem allgemeinen Niedergang des Geisteslebens, zur Bürokratie und zum Formalismus im Erziehungswesen, zum Niedergang der wissenschaftlichen Forschung, zur Unterdrückung jedes Anreizes für schöpferische Tätigkeit, zum Stillstand und zum Verfall. Die neue Phase der internationalen Beziehungen, die als Détente, als Entspannung bezeichnet wurde und die, so scheint es, ihren Höhepunkt mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erreicht hat, eröffnet im Prinzip gewisse Möglichkeiten. Das Abkommen von Helsinki ist unserer besonderen Aufmerksamkeit sicher. In ihm nämlich hat der Grundsatz des abgestuften Herangehens an die Lösung von Problemen zum ersten Male einen offiziellen Ausdruck gefunden, wobei ein abgestuftes Herangehen die einzige Möglichkeit der Lösung internationaler Sicherheitsprobleme zu sein scheint. Das Dokument von Helsinki enthält zahlreiche weitreichende Erklärungen über Zusammenhänge zwischen internationaler Sicherheit, Wahrung der Menschenrechte, Informationsfreiheit und Reisefreiheit. Diese Rechte sind durch feierliche Erklärungen der Unterzeichnerstaaten garantiert. Offensichtlich können wir nicht von einem garantierten Ergebnis sprechen. Doch wir können von neuen Möglichkeiten reden, die nur durch auf lange Zeit geplante Aktivitäten verwirklicht werden können, die von den Unterzeichnerländern, vor allem von den Demokratien, einheitlich und beständig betrieben werden. Das hängt vor allem mit dem Problem der Menschenrechte zusammen, dem ich den abschließenden Teil meiner Vorlesung gewidmet habe. Ich möchte vor allem über mein eigenes Land reden. Dort hat es in den Monaten, die seit Helsinki vergangen sind, absolut keine wirkliche Verbesserung in dieser Beziehung gegeben. In manchen Fällen kann man sogar Versuche von Vertretern einer harten Linie beobachten, die Schraube weiter anzuziehen. Das gilt auch für andere wichtige Probleme, für den internationalen Informationsaustausch sowie für das Recht, in dem Land zu leben, wo man leben möchte, Studien- und Erholungsreisen sowie ganz einfach Touristenreisen ins Ausland zu unternehmen und im Ausland zu arbeiten. Um konkrete Fälle für die Stützung meiner Behauptung anzuführen, möchte ich Sie mit einigen Einzelheiten bekannt machen, die zufälliger Art sind und kein Gesamtbild ergeben sollen. Sie alle wissen, besser als ich, dass Kinder, zum Beispiel aus Dänemark, sich aufs Rad setzen und zur Adria radeln können. Niemand würde auch nur auf die Idee kommen, anzunehmen, dass es sich bei diesen Kindern um spionierende Teenager handeln könnte. Doch sowjetischen Kindern sind solche Fahrten nicht gestattet. Ich bin sicher, dass Ihnen allen Beispiele für solche und ähnliche Situationen bekannt sind. Jeder, der aus der Sowjetunion auswandern will, muss eine Einladung von einem nahen Verwandten vorlegen. Für viele Leute ist dieses Problem einfach nicht zu lösen. Das gilt zum Beispiel auch für die rund 300.000 Deutschen, die in die Bundesrepublik Deutschland auswandern wollen. Die Auswanderungsquote für die Deutschen beträgt 5.000 im Jahr. Das heißt, dass manche von ihnen erst in 60 Jahren an der Reihe wären. Das ist eine enorme Tragödie. In einer besonders tragischen Lage befinden sich Personen, die mit ihren Verwandten in einem nichtsozialistischen Land wiedervereinigt werden möchten. Für sie tritt niemand ein. Und die Behördenwillkür kennt in solchen Fällen keine Grenzen. Das Recht auf Reisen und das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes und des Wohnortes werden im Fall der Kolchosbauern millionenfach verletzt und im Fall der Krim-Tataren hunderttausende Male. Die Tataren wurden vor 30 Jahren grausam und brutal von der Krim deportiert. Sie haben bis zum heutigen Tag nicht das Recht erhalten, in das Land ihrer Väter zurückzukehren. In Helsinki wurde der Grundsatz der Gewissensfreiheit erneut bestätigt. Jedoch wird noch ein harter und unnachgiebiger Kampf geführt werden müssen, wenn die einschlägigen Erklärungen von Helsinki einen Inhalt erhalten sollen. In der Sowjetunion werden heute viele Tausende von Menschen wegen ihrer Überzeugung gerichtlich und außergerichtlich verfolgt, wegen ihres Glaubens und wegen ihres Wunsches, ihre Kinder im Geiste der Religion zu erziehen, sowie weil sie Literatur lesen und weitergeben, manchmal nur an ein paar Bekannte, eine Literatur, die dem Staat unwillkommen ist, die aber im Einklang mit der allgemeinen demokratischen Praxis absolut legal ist, nämlich religiöse Literatur. Manche werden auch verfolgt, weil sie versuchen, das Land zu verlassen. Vom moralischen Standpunkt ist vor allem die Verfolgung von Personen beachtenswert, die andere Opfer ungerechter Behandlung verteidigten und die Informationen über die Verfolgung und die Bestrafung von Andersdenkenden sowie über die Zustände im Strafvollzug veröffentlichten und verbreiteten. Es ist unerträglich, daran zu denken, dass just in diesem Moment, da wir uns hier in dieser festlichen Halle versammeln, Hunderte und Tausende von Gewissensgefangenen an Unterernährung leiden. Als Folge eines jahrelangen Hungerns, des fast völligen Fehlens von Proteinen und Vitaminen in ihrer täglichen Nahrung, des Mangels an Medikamenten, es ist streng verboten, Internierten Vitamine und Medikamente zu schicken. Hinzu kommt noch die Überarbeitung. Sie bibbern vor Kälte, Feuchtigkeit und Erschöpfung in ihren schlecht beleuchteten Verliesen, wo sie unablässig um ihre Menschenwürde und um ihre Überzeugungen gegen die Indoktrinationsmaschine, ja gegen die beabsichtigte Zerstörung ihrer Seele kämpfen müssen. Dieses Wesen des Systems der Konzentrationslager ist nach außen sorgfältig abgeschirmt. Das ganze Leiden einer Handvoll Menschen, die deswegen gepeinigt werden, weil sie den Schleier lüfteten, der dieses Geheimnis verhüllt, ist der beste Beweis für die Richtigkeit ihrer Behauptungen und Anklagen. Unsere Vorstellung von Menschenwürde verlangt eine sofortige Änderung dieses Systems für alle Inhaftierten, unabhängig davon, wie schuldig sie auch sein mögen. Doch wie ist es mit den Leiden der Unschuldigen? Am schlimmsten ist die Hölle in den psychiatrischen Sonderkliniken, in Dnipropetrovsk, in Tschitschewsk, in Blagoweschensk, in Kasanj, in Tschernjachowsk, in Orel, in Leningrad, in Taschkent. Es fehlt die Zeit, einzelne Prozesse oder die Schicksale bestimmter Personen im Einzelnen zu beschreiben. Hier in diesem Saal möchte ich nur die Namen von einigen Inhaftierten nennen, mit deren Schicksal ich vertraut bin. Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, was ich hier bereits gestern in meiner Dankrede ausgeführt habe, nämlich, dass alle Gewissensgefangenen und alle politischen Gefangenen in meinem Lande mit mir die Ehre teilen, die die Verleihung des Nobelpreises bedeutet. An dieser Stelle der Nobelvorlesung des diesjährigen Friedenspreisträgers Professor Sacharow sind 108 Namen von politischen Gefangenen verschiedener Nationalität genannt. Sodann wird darauf verwiesen, dass Mustafa Djemilew, Mitglied der Initiativgruppe für den Schutz der Menschenrechte in der Sowjetunion, Andrei Tvjordochlebow, Sekretär der sowjetischen Sektion der Internationalen Hilfsorganisation für politische Gefangene in aller Welt, Amnesty International, sowie Sergei Kowaljow, Mitglied der Leitung der sowjetischen Sektion von Amnesty International, ihrer Aburteilung entgegensehen. Kowaljow wurde inzwischen am Tage der geplanten Nobelvorlesung von Professor Sacharow von einem Gericht in Vilna verurteilt, zu 7 Jahren Haft in einem Lager mit verschärftem Regime und anschließend zu 3 Jahren Verbannung. Doch jetzt weiter im Text der Nobelvorlesung von Professor Sacharow. Die Zeit reicht nicht aus, um alle Gefangenen zu erwähnen, deren Schicksal ich kenne. Und es gibt eine noch größere Anzahl von Gefangenen, von denen ich nichts weiß oder nur unzureichende Kenntnisse besitze. Doch all das, was ich zu sagen habe, bezieht sich auch auf Sie. Und ich möchte alle bitten, deren Namen ich nicht erwähnt habe, mir zu verzeihen. Denn jeder einzelne Name, ob aufgeführt oder nicht, steht für ein hartes und heldenhaftes Menschenschicksal, für Jahre des Leidens, für Jahre des Ringens um die Würde des Menschen. Die grundsätzliche Lösung des Problems der Verfolgung von Andersdenkenden muss ihre Freilassung aufgrund internationaler Vereinbarungen sein. Die Freilassung von allen politischen Gefangenen, allen Gewissensgefangenen aus den Gefängnissen, aus den Konzentrationslagern, aus den psychiatrischen Anstalten. Wenn erforderlich, auf der Grundlage einer Entschließung der Vollversammlung der Organisation der Vereinten Nationen. Dieser Vorschlag bedeutet keinerlei Einmischung in die inneren Angelegenheiten irgendwelcher Länder. Schließlich gilt er für alle Länder gleichermaßen. Für die Sowjetunion, für Indonesien, für die Republik von Südafrika, für Spanien, für Brasilien und für jedes andere Land. Da der Schutz der Menschenrechte in der Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen proklamiert worden ist, kann aus diesem Grunde nicht gesagt werden, dass der Schutz der Menschenrechte eine rein innere Angelegenheit eines jeden Staates sei. Um dieses große Ziel zu erreichen, kann keine Anstrengung zu groß sein, wie lang der Weg auch scheinen mag. Dass aber dieser Weg in der Tat lang ist, hat sich während der letzten Tagung der Vereinten Nationen klar gezeigt. Die Vereinigten Staaten haben den Entwurf einer Entschließung über den Erlass einer allgemeinen politischen Amnestie eingebracht und zogen ihn dann wieder zurück, als einige Länder versuchten, den Rahmen der politischen Amnestie in einer Weise zu erweitern, die von den Vereinigten Staaten als unangebracht angesehen wird. Ich bedauere diesen Vorgang sehr. Dieses Problem kann nicht einfach aus der Welt geschafft werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es besser wäre, eine Anzahl von Menschen freizulassen, selbst wenn sie sich in dieser oder jener Weise tatsächlich schuldig gemacht haben, als Tausende von Unschuldigen weiter in Haft zu halten und sie weiter Peinigungen auszusetzen. Ohne eine allgemeine Lösung dieses Problems aus der Sicht zu verlieren, müssen wir jetzt im Falle eines jeden einzelnen Menschen gegen Ungerechtigkeit und gegen die Verletzung der Menschenrechte kämpfen. Davon hängt für unsere Zukunft viel ab. Im Ringen um die Menschenrechte müssen wir, und davon bin ich überzeugt, erstens und vor allem als Beschützer unschuldiger Opfer von Regimen in verschiedenen Ländern auftreten, ohne die Vernichtung oder die totale Verurteilung dieser Regime zu verlangen. Wir brauchen Reform, nicht Revolution. Wir brauchen eine geschmeidige, pluralistische, tolerante Gesellschaft, die auf einzelnen Gebieten versuchsweise Erfahrungen aller gesellschaftlichen Systeme in freier und undogmatischer Weise in die Praxis umzusetzen vermag. Was ist Détente? Was ist Annäherung? Uns geht es nicht um Worte, sondern um die Bereitschaft, eine bessere und freundlicher gesinnte Gesellschaft, eine bessere Weltordnung zu schaffen. Vor tausenden von Jahren haben Stämme von menschlichen Wesen große Entbehrungen im Kampf um das Überleben auf sich genommen. In diesem Kampf kam es nicht nur darauf an, dass man in der Lage sein musste, einen Knüppel zu schwingen, sondern auch auf die Fähigkeit, vernünftig zu denken, die vom Stamm gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse zu bewahren und zu nutzen, sowie Verbindungen zu anderen Stämmen zu entwickeln, die eine Zusammenarbeit mit ihnen gewährleisten würden. Heute steht das gesamte Menschengeschlecht vor einer ähnlichen Prüfung. In der Unendlichkeit des Weltraums sind viele Zivilisationen zur Existenz vorherbestimmt, unter ihnen auch Zivilisationen, die weiser und auch erfolgreicher sind als die unsere. Ich vertrete die Hypothese der Kosmologie, die da besagt, dass sich die Entwicklung des Weltalls in ihren Grundzügen unendlich viele Male wiederholt. In diesem Sinne dürften andere Zivilisationen, auch erfolgreichere als die unsere, auf den vorigen und auf den folgenden Seiten des Buches des Weltalls in unendlicher Zahl existieren. Doch mit dieser Feststellung sollte keineswegs die Bedeutung unseres heiligen Strebens und Mühens in dieser unserer Welt verkleinert werden, wo wir, gleich matten Schimmern von Licht in der Finsternis, aus dem Nichts dunkler Unbewusstheit, für einen Augenblick in materieller Existenz in Erscheinung traten. Wir müssen uns in die Forderungen der Vernunft fügen und unser Leben so gestalten, dass es unserer ebenso würdig ist wie jener Ziele, die wir nur undeutlich erkennen. Gezeichnet Andrei Sacharow, den 1. Dezember 1975. Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Sie hörten Ausschnitte aus einer Rede, mit der sich Andrei Sacharow schriftlich für den Friedensnobelpreis bedankt, der ihm 1975 verliehen wurde. Der RIAS sendete die Rede am 15.12. jenen Jahres. Zuvor brachten wir ein Gespräch, das Elfi Siegel und Lev Kopelev am 19.05.1981 über Sacharow führten. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um das Berliner Ensemble. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut. Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 6 Uhr.